Transparenz für die Ohren. Ah, wunderbar, das läuft. So, dann machen wir doch mal kurz was mit dem Formalia. Heute ist der 21.03. Ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich zur heutigen Bundesvorstand-Sprechstunde. Heute nur mit Astrid oder Esmeralda. Und ohne weitere große Umschweife kann ich direkt mal die Frage nach der letzten Woche stellen. Ja, die letzte Woche war für mich voll Brötchenarbeit. Da war ich ziemlich, ziemlich eingespannt. Folglicherweise bin ich nicht zu allzu viel gekommen, aber so ein bisschen OTRS etc. pp. Geht ja immer. Und ja, jetzt steht für die kommende Woche so einiges an. Okay, gut. Habe. Wunderbar. Ich bitte um Fragen. Ich hätte selber mal kurz eine. Astrid, ich habe von irgendwem, ich weiß gar nicht mehr von wem, gehört, dass ein dritter Bundesparteitag mittlerweile konkrete planungstechnische Züge annimmt. Ich habe das irgendwie nicht ganz glauben können, als ich das gehört habe. Ist das tatsächlich Unfug, den ich da gehört habe, oder ist da was dran? Beziehungsweise ist das schon entschieden oder gegenentschieden? Also mir ist das komplett neu. Ich hatte ähnlich reagiert und ich wusste auch wirklich nicht, woher dieses Gerücht oder diese Idee kommen sollte. Na gut, dann passt das. Michael, hast du eine Frage? Oder nee, nee, nee. Eine Ergänzung. Ich weiß auch von nichts. Und ich nutze mal die Gelegenheit zum Aufruf. Leute, wir brauchen eine Halle für den nächsten Bundesparteitag. Ich weiß nicht, ob Carsten die Ausschreibung jetzt schon online gestellt hat oder nicht. Es ist aber eigentlich auch völlig egal. Fragt bitte in euren Gemeinden, wo kriegen wir günstige Hallen her? Zielgröße, wir werden wahrscheinlich so, Wahlparteitag wird üblicherweise ein bisschen mehr, also so etwa 500 Piraten, plus minus ein bisschen. Sucht doch dort mal in euren Gemeinden, wo es was wirklich Günstiges gibt. Ach Michael, wo du gerade da bist. Das heißt also auf gut Deutsch, der Entwurf hat euren Segen. Mir fehlen da noch ein, zwei Geschichten. Da wollte ich eigentlich ganz gerne mit Birgit und oder dir noch drüber telefonieren. Ja, mach das, wenn dein Brötchenjob dir mal wieder ein bisschen Luft lässt. Ja, ich habe Donnerstag ja frei. DM mir doch mal deine Fernophonnummer, bitte. Jo. Darf ich da gleich mal noch was dazu nachfragen? Ja, klar. Und zwar, wenn schon Werbung dafür gemacht wird, man soll in den Gemeinden nachfragen, dann würde mich auch mal genaueres interessieren. Welche Aufgabe käme dann auf den veranstaltenden Ort zu, beziehungsweise was braucht man da außer dem Raum noch? Michael, machst du das mal? Ich glaube, das war sinnvollerweise lieber ich. Ja, was kommt auf den entsprechenden Verband zu? Ja, sie sollen ein Grußwort am Anfang halten. Wenn sie sich darüber hinaus einbringen wollen, natürlich jederzeit gerne, aber wirklich erforderlich ist das inzwischen nicht mehr. Das heißt, ich muss nicht die ganze Technik und Logistik und Manpower und sonst irgendwas bringen? Schon lange nicht mehr. Es gibt eine BPT-Orga und seit Neumünster machen wir das eigentlich. Also es hat sich dann bewährt, dass irgendwie so ein, zwei Piraten vor Ort noch sind, um das eine oder andere glatt ziehen zu können. Aber wir haben es jetzt zum Beispiel in Lampertheim gesehen, da hatten wir gar niemand vor Ort und es hat trotzdem ganz brauchbar funktioniert. Okay, danke. So, gut. Ja, was denn jetzt los hier? Wollt ihr alle nichts von mir? Achso, dann quatsche ich eben einfach mal rein. Nochmal Bundesparteitag. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja 2017 im Mai Landtagswahlen. Ist die Planung des BUFO eher in die Richtung, dass man dann sehr im Vorfeld dieser Wahlen ein BPT-Thema vielleicht mal wieder im Ruhrgebiet macht? Oder würde das durchaus auch gern gesehen werden, sich auch jetzt für den Wahlparteitag schon aus Nordrhein-Westfalen zu bewerben? Ja, sagen wir es mal so, so weit nach vorne haben wir bis jetzt uns noch nicht unterhalten. Es steht dann ja auch noch mal eine Klausur an. Aber sich erkundigen und mal so was im Ärmel haben, ist ja immer eine gute Sache. Von daher erkundigt euch ruhig, ne? Und wenn ihr das gerne möchtet, dann schreibt doch mal eine Mail, so auch mit dem ungefähren Zeitraum, wann ihr das gerne hättet. Dann können wir mal gucken, ob sich da was tun lässt. Gut, also das würde ja wahrscheinlich eher auch der Landesvorstand machen sollen und nicht der kleine zweite Vorsitzende aus Duisburg. Insofern, ne, aber eine Planung als solches gibt es noch nicht. Nee, gibt's noch nicht. Sprich einfach mal mit Paki. Hallo. Hallo, Hajo. Dazu möchte ich auch noch mal was sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Termin für den Parteitag sein soll, aber wäre es da nicht auch sinnvoll, wenn das irgendwie vor der Berlin-Wahl ist, noch das nicht vielleicht doch nach Berlin zu verlegen? Weil man hat ja bei dem letzten Parteitag schon gemerkt, dass das ein Presseecho gibt, was man sonst so nicht erreichen kann. Und da wäre es ja vielleicht sinnvoll, gerade auch mit Berliner Journalisten da vielleicht ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten, dass man das da Synergieeffekte für die Berlin-Wahl bekommen kann, also wenn das irgendwie möglich ist. Ja, müssen wir alles gucken. Im Prinzip, du hast vollkommen recht. Der Punkt ist folgender. Wir müssen erstmal nach dem Zeitraum gucken, wann das ungefähr sein wird. Das richtet sich dann auch so ein bisschen danach, wo wir eine Halle herkriegen. Es richtet sich tatsächlich auch nach dem Preis. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir ja dann auch die General Assembly von der PPI in Berlin haben, wo ich dann ja auch sehr hoffe, dass da mal ein bisschen Gewerbe trommelt wird. Ne? Also ihr würdet dann auf jeden Fall das schon mal in Berlin haben. Und mit dem Bundesparteitag müssen wir einfach gucken, wo wir eine preiswerte Halle herkriegen. Weil, wie gesagt, neulich habe ich das schon mal so gesagt, wir haben jetzt eine Ressource, die wirklich sehr, sehr knapp ist und das ist Geld. Alles klar, ja, vielen Dank. Ich komme auch nicht aus Berlin, aber ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee. Okay, danke. Ja, okay, bitteschön. Wir hatten uns am Wochenende mal gefragt, ob wir jetzt Unterschriften sammeln müssen zur Bundestagswahl, weil wir so langsam anfangen wollen zu planen, wie das sich da von den Terminen reinläuft. Also diese Wahl ist ja irgendwann im Mai in NRW und wann der Bundeswahlausschuss dann ist, der ist ja wahrscheinlich etwas später. Ob dann der Punkt zählt, an dem irgendwie sich der neue Landtag da konstituiert oder nicht, könntet ihr da mal beim Bundeswahlleiter nachfragen, dass man da eine konkrete Aussage hat oder wisst ihr das vielleicht schon? Nein, ich weiß es nicht, aber tu mir einen Gefallen, damit mir das jetzt nicht untergeht, schreib mir eine Mail. Okay, ich schreibe einfach einen Vorstand, dann könnt das euch aufteilen. Ja, Vorstand@ oder an mich direkt, das ist vollkommen egal. Vorstand@ ist insofern ein bisschen günstiger, als es dann tatsächlich ins Ticketsystem läuft. Hat denn der Bundesvorstand schon mal darüber gesprochen oder sich Gedanken gemacht, was man möglicherweise tun kann, um das drohende Sommerloch zu füllen, möglichst positiv? Prinzipiell gesehen ist da ja eigentlich eher die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gefragt, die ja auch bis eben getagt hat. Ich weiß nicht, ob du dort warst. Haben die irgendwas gesagt? Habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Aber es ist ja nicht immer bloß eine Sache von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern es kann ja auch einfach mal sein, ein Vorstandsmitglied oder ein Abgeordneter tut irgendwas oder gibt irgendwas von sich oder ähnliches. Oder auch eine Aktion, die Naja, geplant werden was kann. wir ja auf jeden Fall an Aktien, ja, was wir auf jeden Fall zur Verfügung haben, das ist ja das mit den Themenwochen. Also das läuft ja und da das läuft auch durch die Planung, ne? Und ansonsten sind, soweit ich weiß, auch noch diverse Geschichten, die dann kommen, Demos etc. Aber ganz genau im Kopf habe ich es jetzt nicht. Aber ich sehe, dass Time-Codex da ist und eventuell was zur PÖA-Seite noch sagen kann. Ja, hallo. Wir haben in der letzten Woche mit Tobias McFadden die Störerhaftung vor dem Europäischen Gerichtshof gehabt. Da gab es die Anweisung des Generalanwaltes, das wieder zurückzugeben. Und der hat der deutschen Regierung und den Gerichten mitgegeben, dass er der Ansicht ist, dass das Gesetz, wie es ist, so nicht bleiben kann. Und diese ganze Geschichte wird sich jetzt noch durch den Sommer ziehen. Es wird ein Teil des Prozesses in Luxemburg stattfinden. Es wird etwas in München stattfinden. Wir sind da pressetechnisch mit dabei. Wir werden das weiter mit verfolgen und wir werden dieses Thema im Prinzip über den Sommer auch in der Presse halten. Super, danke schön. Ali? Ali? Ja. Ihr habt gerade, es kam gerade eine Frage zur Sommerpause. Es gibt keine Sommerpause in dem Sinne, weil wir in Berlin Wahlkampf haben und den CSD da haben, die PPI-Versammlung und Plakatierungsbeginn und all das ist im Sommer. Und das ist für mich ein bundesweites Thema, weil es uns als Piraten komplett was angeht. Und danach sind wir sonst keine August-Hanf-Parade. Es gibt keine Sommerpause bei uns. Ich glaube, es ging weder um, es ging weniger um, Sommerpausen, als darum, dass du immer dieses Berichterstattungsloch im Sommer hast, wo man dann eben auch als relativ kleine Partei wie wir doch eher mal die Möglichkeit hat, in die Berichterstattung zu kommen. Also so hatte ich es jedenfalls verstanden. Ja, so war es gemeint. Ich glaube, wir hätten beim vorletzten BPT, also beim letzten Wahl-BPT, keine 2,5 Minuten in der Tagesschau gekriegt, wenn es was Interessanteres zu berichten gegeben hätte. Von daher, das war mitten im Sommerloch. Die Presseagenturen hatten nichts zu berichten und auf die Art und Weise sind wir zu einem Riesenbeitrag gekommen. Wenn wir das wiederholen könnten oder vielleicht 2 oder 3 Mal wiederholen könnten, das wäre halt schon eine schöne Sache. Möchte ich auch ganz kurz sofort einhaken. Die, die schriftliche Berichterstattung über unseren letzten Parteitag war sogar noch erheblich besser als die von Würzburg. Da war zwar dann kein TV vor Ort, aber wir haben dermaßen viel Presseerwähnung gekriegt über mehrere Tage mit relativ wenig Pressemitteilungen. Also das war erheblich besser noch als Würzburg. Man kann sagen, das mediale Fenster ist da. Man muss halt zur richtigen Zeit das richtige Thema setzen, dann kommen wir in die Presse. Das ist nicht unbedingt einfach und es geht auch nicht jedem Zitatgeber. Es gibt halt zum Beispiel Patrick Bayer oder jetzt Tobias McFadden oder Julia Reda, mit denen es thematisch relativ einfach geht. Das müssen wir halt spielen, dann sind wir da auch drin. Ein Nachtrag noch zu der, ich würde schon fast sagen, mehr von der Sommerpause. Wir haben als Bundes-BR den letzten Bundesparteitag in Würzburg durchaus vorbereitet und waren vorbereitet darauf, dass der Bayerische Rundfunk ein Team für die ARD schicken würde. Insofern kann man nicht sagen, die haben irgendwas gefüllt. Beim letzten Bundesparteitag war es so, dass wir unsere Vorbereitung noch ein bisschen dezidiert haben. Das heißt also, wir sind auf die Leute zugegangen, haben die Kontakte spielen lassen und insofern hat das auch gefruchtet. Dankeschön. Ich habe übrigens jetzt das Pad zugemacht, weil ich keinen Bock darauf hatte, mir das zu geben, was da im Chat abläuft. Also wenn jemand Fragen hat, gerne ans Saalmikrofon kommen. Aber übers Pad arbeite ich heute definitiv nicht. Jo. Danny? Ja, ich könnte ja mal anfangen, die Fragen aus dem Pad vorzulesen, wenn sonst alle Fragen beantwortet sind. Ist es genehm? Ja klar, fühle ich frei. Ich mache das mit der Moderation immer nur, wenn es irgendwie Not tut und mehrere Leute durcheinander reden meistens jetzt. Okay, da heute halt nicht alle vom Bundesvorstand da sind, zum zweiten Mal vielen Dank, liebe Astrid, dass du dir das hier alleine gibst. Ich bin mir fast sicher, dass nicht alle aus deinem Themenbereich sind, die Fragen, die da drin stehen, aber vielleicht hilft ja jemand aus der ÖA dabei. Es sind die wenigsten, aber das macht nichts. Ich tue mein Bestes. Sehr schön, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn nicht, können wir es ja immer noch in den nächsten Wochen irgendwann machen. Also, Koordination von Wahlkämpfen. Würde der Bundesvorstand sagen, dass die Koordination und Unterstützung durch den Bundesverband ausreichend für die wahlkämpfenden Landesverbände war? In Anbetracht der Tatsache, dass die wahlkämpfenden Landesverbände sich an der Stelle nicht negativ geäußert haben, gehe ich davon aus, dass es ausreichend war. Wäre es das nicht gewesen und die Landesverbände hätten sich nicht bei mir bzw. bei uns allen gemeldet, wäre ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Darauf, my dear. Darauf aufbauend die nächste Frage, welche Konsequenzen zieht der Bundesvorstand denn, um ein ähnliches Abschneiden bei den nächsten Landtagswahlen, die auch wieder bald auf uns zukommen, zu vermeiden? Weißt du, der Punkt ist, dass ich schon dastehe und mich ernsthaft frage, hätten wir jetzt mal in Betracht ziehend, was wir so alles hatten, tatsächlich besser abschneiden können? Wäre das möglich gewesen? Stellen wir uns einfach vor, wir hätten jetzt die größte Kampagne aller Zeiten und das Allerbeste gehabt. Ich glaube nicht, dass es wesentlich mehr gebracht hätte, weil derzeit eben dieser verfluchte AfD-Hype tatsächlich unterwegs ist. Es ist wahnsinnig schwer für uns, tatsächlich da wieder Tritt zu fassen. Das ist mir schon klar. Welche Konsequenzen? Noch genauer hinschauen, noch genauer planen. Der Punkt ist, das habe ich jetzt ja neulich schon gesagt, den Landesverbänden werde ich nicht reinreden. Wenn also ein Landesverband sagt, ja, wir machen eine Kampagne, wir haben eine Kampagne in Planung, wir tun Dinge und wir möchten, dass der Bundesvorstand uns an dieser und jener Stelle unterstützt. Dann unterstütze ich genau da, wo die Landesverbände das wünschen. Aber ich sehe mich jetzt nicht als Kontrollorgan für die Wahlkampagnen der Landesverbände. Und das ist eben auch das, ich glaube, da würde ich auch fürchterlich einen um die Ohren kriegen, wenn wir das machen würden. Von daher, vielleicht wäre es hübsch, wenn die Landesverbände doch in Erwägung ziehen könnten, uns bei ihren Planungen noch ein bisschen mehr als bisher mit einzubeziehen, wenn sie der Ansicht sind, dass das nützlich ist für sie. Das jetzt mal so fürs Erste und aus dem Ärmel. Da hätte ich noch eine Nachfrage, danach können dann gerne die anderen, weil gerade mit dem AfD-Hype, wie das gerade umschrieben worden ist, wenn es so eine politische Bewegung gibt in der Gesellschaft, also dass jetzt ein guter Teil der Gesellschaft eine klar rechte Partei gut findet und wählt, dann gibt es dazu natürlich auch eine Gegenbewegung in der Gesellschaft, weil so funktionieren Menschen nun mal. Wenn auf der einen Seite was ist, also Aktion, Reaktion. Das hat man ja deutlich gesehen. Tatsächlich ist das so. Und wäre es dann nicht clever, sich an die Spitze dieser Reaktion auf die AfD zu stellen? Und dann noch zu der Koordination, ergänzend die Frage, in vergangenen Wahlkämpfen war es meistens so, dass unter dem PolGF die Koordination für die Bundeshilfe für die wahlkämpfenden Landesverbände gemacht worden sind. Und da war es halt so, dass der Bundesverband bestimmte Daten, also wann wollt ihr wo braucht ihr Unterschriften, wo wollt ihr Aktionen machen, von den Landesverbänden bekommen oder was sind eure Themen, und das würde ich als dieses Reinreden verstehen, wenn der Bundesverband sagen würde, das sind jetzt die Themen, aber diese koordinierende Rolle, dass man hingeht und sagt, ja, ihr macht da so einen Stand und wir koordinieren euch jetzt, dass aus drei Landesverbänden die Leute da hinkommen und da helfen. Dahingehend war diese Hilfefrage an gemeint. So. Wortmeldung. Gleich, Olaf. So, jetzt ganz langsam von vorne. Das mit dem sich an die Spitze der Gegenbewegung stellen. Rheinland-Pfalz hat das ja gemacht. Wir haben ja nun wirklich ganz massiv erstmal die Sozialthemen gepusht, ne? Und haben auch tatsächlich insofern ein ganz heftiges Gegengewicht gesetzt. Und also von daher, das ist durchaus passiert. So, Gedächtnis, oh mein Gott. sagst du den zweiten Punkt nochmal kurz im Stichwort? Die Koordinierung, also die Koordination, die Themen, genau. Und die Daten von den Landesverbänden. Alles klar, hab ihn. Das haben wir gemacht. Wir haben jeden Dienstag, den Gott werden lässt, ein Team-PolGF-Meeting. Da werden diese Sachen grundsätzlich immer besprochen. Und da sind die wahlkämpfenden Landesverbände normalerweise da und sagen, wir brauchen, wir müssen, wir wollen. Und der Punkt ist, wir haben ja die Werbetrommel gerührt. Wir haben ja geguckt, der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat Leute durch die Gegend gekarrt. Aber weißt du, wenn du dann dastehst und feststellen musst, dass es einfach personell nicht reicht, dann musst du halt wirklich dann auch punktuell drauf zuarbeiten. Wir sind momentan auch personell sehr schwach auf der Brust. Das ist auch eine Ressource, die sehr knapp ist in dieser Partei. Olaf, du. Ja, danke, dass ich alles auch schon gleich sagen wollen. Danke, Astrid, du hast mir vorgegriffen. Ich glaube, der Fragesteller verkennt ein paar Sachverhalte. Er möge doch bitte einfach in diese PolGF-Runde kommen, Dienstagabends ab 20 Uhr. Wir diskutieren eingehend, welche Kampagnen wir fahren. Joffrey ist derjenige, der das auch rumschickt an die Landesverbände, wie das denn aussieht in anderen Landesverbänden. Wir haben etwa den Wahlkampf so koordiniert, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, Astrid, die Leute regelrecht durch die Gegend gekarrt wurden, sofern sie das denn machen wollten. Einzelne Landesverbände haben dafür einen extra Präsentationstopf, also Reisekosten, zur Verfügung gestellt, dass aus anderen Landesverbänden jeweils Piraten in die wahlkämpfenden Bundesländer fahren konnten, um dort eben auch Unterschriften zu sammeln. Wir haben, wenn man das Assessment richtig durchführt, ein strukturelles Problem. Astrid, du hast das eben auch angesprochen. Es fehlen zum Teilweise Kandidaten für die Stimmbezirke. Es fehlen wahlkämpfende Piraten, also 3 Leute maximal in einem Stimmbezirk von x-tausenden von Wählenden. Damit kann man weder Plakate aufhängen noch Unterschriften sammeln. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Auch der Fragesteller sollte das zur Kenntnis nehmen. Wenn er mir das nicht abnimmt, dann möge er doch bitte einfach mal bei den Baden-Württembergern fragen, wie die das denn haben deichseln wollen, ohne diese Ressource, wie du es gerade gesagt hast, Astrid. Das geht so nicht. Insofern kann man auch nicht überall antreten und entsprechend werden auf den Landesdurchschnitt errechnet die Wahlergebnisse natürlich nicht so sein, selbst wenn man vielleicht an die 5%-Hürde kommen würde in einem Stimmbezirk. Die Rheinland-Pfälzer haben Wahlkampf gemacht mit Wahlspots und dergleichen mehr. Fantastisch haben sie das hingelegt, dass das Ergebnis anders nicht wahr, als so wie wir es zur Kenntnis nehmen müssten, ist traurig, aber wir haben dadurch auch weiter gelernt. Mit Blick auf die Bundestagswahl und auf die Landtagswahlkämpfe in den anderen Bundesländern, Stichwort Berlin und Nordrhein-Westfalen, die vor uns liegen. Also bitte die Kirche im Dorf lassen, im übertragenen Sinne, schauen, welche Ressourcen wir haben, wie wir sie einsetzen können, dass wir das Optimum versuchen zu erreichen. 80% reicht schon, 100% erreichen wir nie, aber wir wollen unsere Leute, die wir noch haben, nicht verschleißen. Wenn man sich völlig verausgabt, dann wird man entweder demütig, was die eigenen Vorstellungen betrifft, oder aber man springt ab. Das wollen wir natürlich nicht. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal danke an alle, die Wahl gekämpft haben, die nicht frustriert sind, sondern sehen, welche Möglichkeiten es doch gibt, auch mit wenigen Ressourcen noch einiges zu reißen. Und dass wir gegen einen bundesweiten Trend angewahlkämpft haben, das ist unbestritten. Danke. Ich würde es mal kurz, Right of Parley, wenn du noch was dazu hast, dann gerne, beziehungsweise eine eigene Frage. Ich überlege, ob es überhaupt Sinn macht. Ich glaube, man muss so lange nicht über Wahlkämpfe und deren Ergebnis großartig sich Gedanken machen, solange die Mitgliederzahlen sind, wie sie sind und sich eigentlich eher in Richtung unten bewegen. Solange wir es noch nicht mal schaffen, Leute sozusagen für die Organisation zu begeistern, und sagen, es macht Sinn, hier mitzumachen. Solange kann ich mir schwerlich vorstellen, dass sie eine nennenswerte Zahl an Bürgern erreichen wollen, die dann an der passenden Stelle ihr Kreuz machen. Sollen wir dann mal mit der Fragenliste weitermachen? Ja klar, bin hier. Welche Pläne hat der Bundesvorstand, um weiterhin, das schöne Thema von Right of Parley, die sinkenden Mitgliederzahlen was entgegenzusetzen? Also gibt es da eine Kampagne, Mitgliederwerbung? Gibt's neue Ideen, wie man den Beitritt zur Piratenpartei attraktiver gestalten kann für neue Mitglieder? Gibt's da irgendwas in die Richtung? Also fangen wir mal damit an. Wir sind, wo wir jetzt im Moment tatsächlich bei sind, was schon seit einer Weile läuft. Das ist die Mitgliederbindung. Das ist ja auch relativ wichtig. Man muss ja nicht immer nur neue haben. Zur Gewinnung neuer Mitglieder, das ist nun tatsächlich Hermes Geschäftsbereich, soweit ich das sehe. Das werden wir aber sicherlich auch zusammen machen. Und ich denke auch, dass das Thema wird jetzt auf der Klausur, die sehr wahrscheinlich Anfang Mai stattfinden wird. Ich kann es euch jetzt noch nicht genau sagen. Der Punkt ist, dass es tatsächlich, das ist so eine Geschichte, wo ich auch sage, da muss man tatsächlich mal in persona zusammensitzen und mal ein bisschen brainstormen und sich Gedanken machen. So per Mailingliste ist das schwierig. Aber wenn ihr Ideen habt, dann tut mir um Gottes Himmels Willen den Gefallen und schickt das an uns. Jetzt das mal für alle. Ne? Weil wir sind nur 9 und wir haben die Ideen von 9 Leuten. Je mehr wir zusammen haben, desto besser ist das. Und der Punkt ist, man muss nicht alles machen, aber wenn man nicht draufgekommen ist, dann kann man es auch nicht machen. Also von daher wäre ich da um Unterstützung sehr, sehr dankbar. Wortmeldung? Ja, bitte. Ja, auch hier möchte ich, wenn mir das gestattet ist, nochmal die Runde anführen, die dienstagabends tagt, nämlich das Team PolGF-Bund. Da sind ja alle Länder PolGFs versammelt und der BundespolGF, sprich also auch Astrid. Wir bereiten beispielsweise auf die Themenwochen, das ist Stichwort Präsenz, wichtig nach innen und nach außen. Zunächst einmal behandeln wir in einer Woche, natürlich langfristig vorgeplant und vorbereitet, jeweils ein piratenspezifisches Thema. Das wird dann während der sogenannten Themenwoche, diese Themenwoche finden 4-mal im Jahr statt, von den Piraten vor Ort behandelt. Können sie behandeln, sie müssen es nicht, es ist kein Zwang, aber sie können es behandeln. Es dient der innerparteilichen Bildung, es festigt das Wissen in die Piratenbelange und es kann natürlich auch genutzt werden, um nach außen zu treten und Präsenz zu zeigen mit einer Kompetenz. Diejenigen, die uns wählen sollen, sollen ja Vertrauen in uns haben und sie sollen sehen, dass wir kompetent sind, die Belange, für die wir einstehen, auch vertreten zu können, auch bei Gegenwind. Und dieses haben wir, so jedenfalls mein Eindruck, schon durch die vergangenen 2 Themenwochen bewirken können. Das war einmal Open Antrag, also ein wirklich Piratenkernthema, und das BGE-Industrie der Zukunft, wo auch viele Leute über den Tag der politischen Arbeit, ein weiteres Standbein, daran teilgenommen haben. Es läuft also sowohl innerparteilich als auch außerparteilich einiges, um zum einen die Piraten enger an die Partei zu binden, sie zum Mitmachen zu animieren und nach außen die Möglichkeit zu zeigen, dass wir kompetent sind in unseren Feldern. Danke. So, jetzt Slash wäre noch dran jetzt, glaube ich. Ja, erstmal hallo allerseits. Ich habe 2 Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf einen sehr, sehr wichtigen politischen Termin, der in gut einem Monat ansteht. Und zwar wird am 23. April Angela Merkel und Obama in Hannover aufschlagen, was ein Anlass dazu ist, dass da eine Großdemo gegen TTIP und Co. stattfindet. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir Piraten ordentlich präsent sind. Und von daher meine Frage, wie regt der BUFO an, dass da mehr Leute von uns aufschlagen? Das beschäftigt mich nämlich, weil ich selber schon die letzten Tage über innerhalb der Piraten Runden drehe und darauf hinwirke. Und ja, also erstmal die Frage, ich finde das immer blöd, wenn es 2 sind und so, kann man sich kaum merken. Ja, also beworben wird das auf jeden Fall. Die Niedersachsen sind da auch schon ganz heftig dran am Werkeln. Über die sozialen Netzwerke rausgehen, auf jeden Fall. Und es ist auch im Team Polgef regelmäßig Thema. Ich gehe davon aus, dass die politischen Geschäftsführer der Länder das dann eben auch entsprechend in ihre Landesverbände tragen. Also ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie das nicht täten. Ja. Ja, erstmal vielen Dank und ich finde das super, dass ihr das auf dem Schirm habt und da auch schon macht. Das ist goldrichtig und motiviert. Und die zweite Frage ist, was tut denn der BUFO, dass die Basisbeteiligung bei uns zunimmt? Ich betrachte das nämlich als sehr wichtig, dass wir eine aktive, breite Basis haben, die schön dynamisch ist. Ja, das wünsche ich mir auch. Was tut der BUFO? Das, was er kann, das heißt also tatsächlich über soziale Medien rausgehen. Ich verlinke euch gerade mal was, das ist jetzt nicht Bundesvorstand, sondern das ist Landesverband Bayern. Aber das Ding fand ich richtig, richtig klasse. So, das habe ich jetzt mal in Mumble-Chat gepastet. Ich hoffe, ihr seht's, ich nicht. Das ist ein Filmchen, das hat der LV Bayern fertig gemacht zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Diese Social Media Kampagne ist ja auch gelaufen. Ne? Solche Geschichten, finde ich, gehören immer wieder mal gemacht, damit man auch sieht, wir sind da, wir sind hier. Und man sollte doch vielleicht auch mal ein bisschen mehr mitarbeiten. Und man kann durchaus mitarbeiten. Es kommen Sachen, die einfach auch Wert haben. Ne? Also das ist tatsächlich irgendwo auch so eine Werbetrommelgeschichte. Was wir auch noch machen, ist, dass wir Informationsmails rausdonnern, regelmäßig. Einfach auch, wenn irgendwie was ansteht. Damit die Leute dann auch Bescheid wissen, hallo, da findet was statt, da ist was. Ich streue jetzt noch mal kurz ein bisschen Asche auf mein Haupt, weil da ist in letzter Zeit zweimal das einfach bei mir kleben geblieben und nicht rechtzeitig rausgegangen deswegen. Aber das sind so die Geschichten. Ne? Also wenn ihr was habt, wo ihr sagt, hey, da sollte eine Infomail zu raus, bitte auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich verspreche jetzt nicht, dass wir jedes Mal dann auch wirklich eine Infomail schicken. Aber wenn ihr findet, es sollte eine raus, dann lasst es uns wissen. Auf jeden Fall. Weil wir auch nicht immer alles sehen. Vor allen Dingen, wenn du nebenher Brötchenarbeit hast, siehst du wirklich nicht alles. Schick das nochmal bitte an den Zuhörerraum. Danke. Da fühlt sich ja eins zum anderen. Soll ich einen Antrag stellen, dass eine Infomail zu dieser Demo-Aktion in einem Monat rausgeht? Oder ist es okay, wenn das hier mündlich so von mir zu dir als Bitte adressiert ist? Oder E-Mail? Antrag, schick einfach mal eine Informationsmail, auch damit es nicht untergeht. Du kannst auch ruhig mit reinschreiben, dass die dann bitte in die PolGefQ soll. Mache ich. Bitte. Tausend Dank. So, dann jetzt wieder. Ansonsten, ich habe jetzt das Pad auch zugemacht, falls irgendwer noch eine Frage hat, muss es heute am Mikro stellen. Nach eineinhalb Jahren Bundesvorstandssprechstunde ist dann irgendwann die Motivation, sich diesen Scheiß jeden Montag zu geben, heute Abend einfach mal nicht da. Also was Astrid sagt. Danny, bitte wieder. Parteifinanzen, das ist, glaube ich, auch nicht dein Bereich. Ist da irgendjemand da, der da mithelfen kann, oder sollen wir das gleich überspringen? Das überspringen wir bitte. Okay, dann fragen wir, wenn Schatzmeister da sind. Und dann nächstes ist auch Parteienfinanzierung der Länder. P-Shop ist auch Hermi, ne? Parteienfinanzierung, das ist Schatzmeister. Nee, die Parteienfinanzierung, dann war ich schon beim nächsten Thema. Das nächste Thema nach Parteienfinanzierung wäre der P-Shop. Aber danach... Ja, also P-Shop ist Hermi. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die nächste. Das müsste dein Gebiet sein. Welche politischen Kampagnen werden durch den Bundesvorstand dieses Jahr unterstützt und durchgeführt? Ja, Kampagnen wie Kampagnen. Ich stehe dann immer da und frage mich, was stellt ihr euch so genau darunter vor? Aber mal kurz einfach das, was im Team PolGev jetzt im Moment so läuft. Das sind eben die Themenwochen. Die werden auf jeden Fall, weil das ist gemacht, weil es ja auch eine Kampagne nach außen ist. Also es geht jetzt nicht nur darum, die Piraten über diese Themen dann entsprechend fit zu machen, sondern das soll schon auch mit Veranstaltungen und nach außen gehen. Also das, die Themenwochen, das läuft auf jeden Fall. Das ist das, was jetzt im Moment an Kampagne da ist. Ansonsten haben wir dann auf jeden Fall noch mindestens einen TDPA dieses Jahr. Da fangen dann jetzt die Planungen an. Eigentlich wollte ich das schon angefangen haben, aber der Punkt ist, ich mache das mit Moritz Pieper zusammen und der hing dann auch bei der RPT-Orga mit bei. Und zwei Sachen gleichzeitig ist immer ein bisschen viel. Wir werden dann noch so einige sonstige Treffen haben. Das ist jetzt im Moment das, was derzeit in Planung ist. Und dann muss ich mal gucken mit Christoph zusammen, ob wir sonst noch sowas auf die Beine stellen können überhaupt. Das ist auch wieder so eine Geschichte wegen des Personals und auch tatsächlich wegen Geld. Da muss man sehr genau gucken, was mache ich und wofür gebe ich Geld aus. Gut, dann dazu dann gleich eine Rückfrage. Also mit politische Kampagne meinte ich ein spezielles politisches Thema, was uns Piraten am Herzen liegt. Sei es nun Freifunk und Cannabis-Legalisierung oder so etwas in die Richtung. Und dann zu diesem Themenbereich Aktionen, Flyer und Wurfmaterial zusammenstellen und in der Öffentlichkeit verteilen, um an einer politischen Debatte teilzunehmen oder sogar eine politische Debatte loszutreten. Das muss aber auch nicht immer Geld kosten, wie man zum Beispiel an unserer Fracking-Kampagne gesehen hat damals. Das war einfach eine Druckvorlage, die einer von unseren Designern gemacht hat, die sich dann die Piraten überall vor Ort ausdrucken konnten, um an ihren Infoständen dann so eine Wasserflasche mit so einer Banderole drumherum hinzustellen, um dadurch ins Gespräch zu kommen. Also es kann auch sowas Kleines sein. Ja, Also wie gesagt, dafür haben wir tatsächlich die Themenwochen. Die sind dafür ja eigentlich auch gedacht. Nachdem Olaf ja noch da ist, kann er eventuell zu der anstehenden Themenwoche vielleicht ein, zwei Worte verlieren. Olaf, wärst du so nett? Ja, danke. Also im Anschluss an den Dicken Engel findet um 22.15 Uhr immer montagabends das Treffen des Teams, des Orga-Teams statt. Da ist Michael drin, Michael Berndt, Dr. Michael Berndt, Stefan Müller und ich. Je nachdem, wer jetzt kompetent ist in dem darauffolgenden Thema, also die nächsten Themen sind, oder das Überthema ist digitale Strukturen oder Strukturen, und dann gibt es drei Unterthemen. Da sind wir im Moment in der Planungsphase. Ihr wisst ja, dass wir Logfiles erstellen. Das ist ein 16-seitiges kleines Büchlein im Format einer Postkarte, so dass man das an Infoständen auch gut weitergeben kann, und einen Flyer. Da wir drei Unterthemen haben, unter anderem Privatsphäre, Datenschutz etc., überlegen wir gerade, ob wir das zusammenfassen, in einen Flyer packen, thematisch, und ein Logfile dazu erstellen oder jeweils drei. Wir hatten zuletzt den Stand, dass Hermi eine Zusammenfassung favorisierte. Das ist jetzt der Diskussionsstand. Wir werden das heute Abend noch näher besprechen. Wir treffen uns im Raum AG Energie. Also wer dazu stoßen möchte, kann das gerne tun. Es ist allerdings eine Arbeitssitzung, das heißt, wir diskutieren da nicht in epischer Breite, sondern versuchen, so schnell wie es geht, mit den Ressourcen, die wir haben, zu Ergebnissen zu kommen und zu besprechen, wie wir das am schlankesten umsetzen können. Also Meilensteine definieren, so wie es im Projektmanagement eben auch abläuft, so dass wir jeweils eine punktgenaue Landung hinlegen können, wie wir es die letzten beiden Male haben machen können. Also das sind die Themen. Wir bereiten jetzt erstmal vor, weil wir das Thema erst besprochen haben in der vorletzten Sitzung des Teams PolGF. Da war es dann konsistent. Jetzt kommt erstmal Ostern, aber nichtsdestotrotz, wir werden uns auch nächste Woche wieder treffen. Heute Abend, wie gesagt, die nächste Sitzung. Danke, Olaf. Nessa? Ja? Gut. Mit welchen NGOs arbeitet die Piratenpartei bei Kampagnen und Aktionen momentan eng zusammen? Da müsstest du Christos nachfragen. Okay. Mal gucken, ob ich die Liste irgendwo finde. Aber ich kann es gerade nicht garantieren. Ja, geh mal wühlen. Danny kann mir inzwischen die nächsten Fragen stellen. Okay. Im letzten Jahr wurde angekündigt, dass es eine Festanstellung zum Campaigning geben würde. Wurde die Stelle inzwischen besetzt? Und wenn die besetzt wurde, mit wem? Nein, wurde sie nicht. Und folglicherweise auch mit niemandem. Okay. Die Beauftragung zur Koordinierung der NGO-Kontakte, wurde die neu vergeben? Und wenn ja, wer hat die momentan? Eigentlich auch Christos Ding, aber soweit ich weiß, wurde die nicht neu vergeben. Lass mich mal gerade gucken. Wortmeldung. Sprich. Diese Stelle war im Gesamtzusammenhang zu sehen mit einer groß angelegten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sprich auch dem Einwerben von Mitteln, damit wir uns finanziell etwas besser aufstellen können. Das hat alles nicht so hingehauen, zumal eben wir auch jetzt richtig gelegen haben, dass wir Mittel zurückgestellt haben und nicht eingesetzt haben für Stellenausschreibungen, sprich also bezahlte Stellen. Im Nachhinein betrachtet also eine richtige Entscheidung im Oktober, November auf bezahlte Stellen zu verzichten, mit weiser Voraussicht, dass möglicherweise Geld zurückgefordert wird, wie es ja auch eingetreten ist, von der Bundestagsverwaltung. Danke. Soll ich mal kurz die Liste bezüglich der NGOs? Ich glaube, es ist nicht die vollständige, aber ich habe sie. Ich meine, ich nehme das zum Beispiel, ich mache jetzt hier mal Selbstermächtigung. Gucken wir nochmal. Also Deutsche Kultura, Deutscher Richterbund, BAG, Bäuerlicher Landwirtschaft, ATTAC, IG Metall, wo Kampakt, dann KMU gegen TTIP, was habe ich noch? Lokale TTIP-Gruppen, Mehr Demokratie e.V., das ist, glaube ich, was ich gerade da habe. Das ist zumindest, was wir jetzt bei TTIP hatten und was ich gerade spontan wiederfinde. Aber viele davon sind auch so die Standardanlaufstellen natürlich, wie ATTAC oder Mehr Demokratie e.V. sind natürlich so für viele Themen die Standardanlaufstellen. Aber auch Gewerkschaften Bürgerrechtsbewegung im Allgemeinen, dann Gewerkschaften, aber ich denke mal, die Top 5 sind mindestens in der Liste jetzt drin. Okay, dann die nächste. Das Öffentlichkeitsarbeit, weiß ich nicht, wie intensiv du da mit drin bist, aber es sind ja einige Leute da. Gerade, weil wir hatten ja gesagt, dass wir dann zwischendurch, auch wenn Leute kommen, Bambam ist gerade hochgekommen, den würde ich jetzt gerade mal vorziehen wollen. Gerne. Ich war nur gerade rausgetappt wegen der Liste. Bambam, genau. Ich wollte mal wissen, wie ist denn das eigentlich mit der Strategiebesprechung heute? Verlieren wir uns jetzt hier in einzelne Details oder ich habe hier so die Hälfte verpasst. Lief die bis jetzt schon oder ist sie jetzt vorbei? Nein, die lief nicht, weil Sekor jetzt krank ist tatsächlich und heute eben aus Krankheitsgründen nicht kommt. Dafür war jetzt im Pad eine Mordsfragenliste, die Danny dann freundlicherweise vorträgt, weil ich gesagt habe, ich mache das Pad zu, weil das, was da im Chat läuft, das muss ich mir nicht geben. Okay, nee, sorry, weil mir war diese Strategiebesprechung wichtig und da hätte man jetzt noch einiges nachholen können, aber ein paar Leute sind jetzt auch weggelaufen. Naja gut, dann beim nächsten Mal. Danke. Ja, ich werde schauen. Also wir haben ja nächsten Montag, Ostermontag, ja keine Vorstandssprechstunde voraussichtlich. Ich bin bereits dabei, Leute anzuschreiben wegen einem Ausweichtermin außerhalb der regulären Montags-Bundesvorstandssprechstunden, damit diese Nachbesprechung nicht hinten runterfällt. Also ich wünsche mir selber auch sehr, dass das stattfindet und ich werde auch schauen, dass das geht. Könnten wir das nicht einfach dann in den nächsten machen, auch wenn es ein bisschen brennt? Das ist dann jetzt in 14 Tagen, weil der Ostermontag, du, um Ostermontag sowas zu machen, ist wie am Heiligen Abend. Du kriegst einfach die Leute nicht dann daher, denke ich. Das ist ein Feiertag. Dementsprechend, da schließt du einfach Leute allein durchs Datum aus. Dementsprechend würde ich davon abraten. Aber wenn nichts anderes übrig bleibt, dann kann man auch am Ostermontag nochmal nachdenken. Ich kläre jetzt erstmal, sobald Seko irgendwie wieder so fit ist, dass er überhaupt mal vernünftig kommunizieren kann, schauen wir mal, dass wir einen Ausweichtermin herbekommen. Also das ist auf gar keinen Fall aufgehoben. Geoffrey, ich habe den Eindruck, dass Bamba meinte, es wäre zwar prinzipiell gesehen pressant, aber wir könnten dann ruhig bis übernächsten Montag noch warten. Oder habe ich dich da falsch verstanden, Bamba? Also ich würde das am liebsten in der vollen Besetzung machen, weil das ist ein ganz wichtiges Ding eigentlich. Und das wäre dann am 4. wäre richtig gut. Dann könnten wir das hier mit allen irgendwie machen. So nicht die Hälfte irgendwie fehlt. Okay. Würde ich jetzt vorschlagen. Ja, fände ich auch gut. Ja, wenn es nicht anders geht, also stattfinden lassen möchte ich es auf jeden Fall, da klemme ich mich auch persönlich dahinter. Und wenn es dann irgendwie frühestens in 14 Tagen geht, geht es halt frühestens in 14 Tagen. Wenn es früher geht, dann freue ich mich wie ein Keks. So, aber stattfinden wird's. Okay, weiter im Text. Das heißt, ich wieder? Jo. Ja, klar. Okay. Ist ja so Kanada. Okay, laut Kai Diekmann ist Twitter besser als dpa. Welchen Stellenwert räumt der Bundesvorstand diesem Medium ein? Davon ist jetzt tatsächlich nur die Hälfte angekommen. Kannst du das nochmal sagen? Okay. Laut Kai Diekmann ist Twitter besser als dpa. Welchen Stellenwert räumt der Bundesvorstand diesem Medium ein? Twitter? Ja. Ich zitiere Katascha wörtlich. Twitter ist eine Linkschleuder. Twitter ist relativ wichtig, Blogartikel, Pressemeldungen, Statements dergleichen unter die Leute zu kriegen. Dafür ist Twitter sehr wichtig und sehr nützlich. Insofern ist Twitter an der Stelle auch ein sehr wichtiges Medium. Jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit. Reicht das so? Ja, wunderbar. Wortmeldung. Okay. Olaf wollte dann auch noch was sagen? Ja, also es geht darum, herauszufinden, in welchem Kontext Kai Diekmann das gesagt hat. dpa ist ein unverzichtbares Tool für jede Redaktion, die sich keine eigenen Korrespondenten in aller Welt leisten kann. Insofern verlassen sie sich meistenteils auf die dpa oder andere Nachrichtendienste. Twitter ist in einem anderen Zusammenhang, und das vermute ich, hat Kai Diekmann gemeint, wichtig, nämlich für die Recherche von Politikern, was möglicherweise im Ranking an Top-Themen in den sozialen Medien oder besser gesagt auch in diesem Kurznachrichtendienst hoch im Stellenwert ist. Beides kann man miteinander so nicht vergleichen. Beides ist auch für die redaktionelle Arbeit in einem völlig anderen Kontext zu sehen. Und insofern ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei Deutschland natürlich ein Unterschied zu machen, ob wir dpa bedienen und oder Twitter bedienen oder beides unterschiedlich oder gleichgewichtig anschauen. Es gibt da Unterschiede, nämlich zum Beispiel User-Kommunikation über Twitter. Du kannst mit dpa-Meldungen keine User-Kommunikation betreiben, zum Beispiel um einmal klar zu machen, dass Kai Diekmann sicherlich das so verkürzt nicht meint haben kann, wie es hier in der Zeile 30 im Pad steht. Danke. Gut, dann nur auf die Uhr. Ja. Nächste wäre, welche Erklärung hat der Bundesvorstand für die fallenden Reichweiten und Followerzahlen in den Social Media Accounts der Partei? Ach Gott, ja, da weiß ich ja auch, worauf es wie üblich rausgeht. Danny, weißt du was, das haben wir jetzt schon so oft diskutiert, da haben wir so oft drüber geredet und das ist so oft gefragt worden. Die Frage lassen wir aus. Ich hatte noch eine Wortmeldung. Ich auch. Ja, bei dem eben hatte ich den Eindruck, das war so eine kurze Aussage, vielleicht hat er das ja getwittert. jedenfalls ist Twitter ein hochfrequenteres Medium, natürlich kann geantwortet werden und solche Geschichten. Generell aufgrund der Kürze und der Frequenz einfach würde ich sagen, dass für sehr, ich will nicht sagen gerüchteartige, aber für sich sehr schnell verbreitende Geschichten natürlich Twitter irgendwie schön ist, wobei da man da auch nicht so hundertprozentig vorausbrechen kann. Gut, man kann dann natürlich entsprechend mit den Hashtags arbeiten, aber man kann auch nicht so hundertprozentig vorhersagen, was da genau passieren wird, wenn man twittert. Nicht so genau wie bei dpa, wenn die eine Meldung annehmen oder wenn die was darüber schreiben, und das ist wesentlich niederfrequenter und wird natürlich dann dementsprechend in anderen Medien, die dann normalerweise halt eben auch keine sozialen Netzwerke sind, sondern Zeitungen und so weiter, abgedruckt und veröffentlicht, und insofern sind es wirklich zwei Paar Schuhe. Danke. Ja, also wir sollten vielleicht doch an der Stelle dann auch mal deutlich und betont sagen, dass Social Media und generell Online-Medien selbstverständlich sehr, sehr wichtig sind. Dass aber tatsächlich Print und auch Fernsehen, Radio auch sehr, sehr wichtig sind, weil wir damit die Leute erreichen, die eben online tatsächlich nur mal, was weiß ich, mal eben was bestellen, aber sich online tatsächlich nicht informieren. Wenn wir also die Reichweite generell haben möchten, möglichst viele Menschen, die uns wählen sollen, zu erreichen, dann müssen wir schon sehen, dass wir alle diese Medien auf die ein oder andere Art und Weise erreichen. Und wenn wir das nämlich nicht hinkriegen, dann fehlt uns tatsächlich irgendwo auch ein Stück vom Kuchen. Ich finde schon, dass diese ständige Frage nach der Reichweite, die ja schon x und zehnmal beantwortet ist, dass die jetzt aber wirklich nicht mehr hierher gehört. Also wenn es da jetzt Kritik dran gibt, immer noch, dann hätte ich das gerne bitte entsprechend zusammengeschrieben, schriftlich als Beschwerde an den Vorstand. Aber so jetzt erstmal nicht mehr. Bastian, Punkt 10. Ja, guten Abend. Ich finde es sehr lustig, wie Twitter mal überbewertet wird. Hey Leute, das ist ein flüchtiges Medium. Das hält immer so lange, bis dann die Retweets aufhören. Dann haben die Leute das vergessen. Es ist zwar sehr schön, irgendwelche Aufregungen zu produzieren, das sind aber alles Momentaufnahmen. Manch einer merkt nicht das, manch einer kopiert sich das, macht Screenshots oder sonst so ein Blödsinn. Dafür ist aber Twitter nicht da und dafür wird auch Twitter nicht gebraucht. Das ist, wie gerade eben gesagt wurde, so ein Alarmticker, damit auch die Kollegen hier von der Presse sagen, da ist aber was ganz Wichtiges los, da müssen wir uns drum kümmern. Mehr ist Twitter nicht. Und genau so muss man es bespielen und auch wahrnehmen. Bespielen sollen wir Twitter, na logisch, aber das ist für uns maximal ein Kampagnenmittel, um eine Kampagne anzukündigen oder dergleichen mehr und irgendwie was zu tun. Das verbreitet sich, aber dann ist es auch wieder weg. Und genau so muss man es bewerten. Und nicht, weil wir Twitter nutzen und auch viele Informationen darüber beziehen, das verwechseln mit einem wichtigen Medium wie Print oder anderem. Da muss man die richtige Balance finden. Aber Twitter darf man mit Sicherheit nicht überbewerten. Dankeschön. Ja, ich hake da noch einmal kurz ein, weil wir hatten ja, da habe ich dann ja auch ausreichend drüber getwittert und wahrscheinlich auch unheimlich viele Leute mit genervt, diesen Webkongress hier jetzt. Das ist meine Brötchenarbeit gewesen an der Uni in Erlangen. Und da ist ein Vortrag gewesen von dem Franz Reinhard Hubbel, den ich absolut fantastisch fand, speziell so in der ersten Hälfte hat er nämlich auch sehr viel eben auch über diese Art des Gebrauchs des Mediums Twitter gesprochen. Das finde ich ganz gut. Ich paste euch einfach mal den Link dahin da rein. Guckt euch das ruhig mal an und wenn ihr Zeit habt, guckt euch die anderen Vorträge ruhig auch an, weil das waren wirklich interessante Sachen, speziell weil wir ja da gerade zum Thema hatten, Open Data und Städte und Gemeinden und öffentlicher Dienst. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ich paste es mal rein. Hochfrequent und flüchtig, wollte ich noch sagen. Das sind genau die zwei Attribute. Jo. Okay, dann Geoffrey, ich habe es jetzt 22:02. Ich habe es auch 22:02, dass ich das noch erleben darf. Ja, ich wollte gerade schon elegant einhaken und Bamba eigentlich gar nicht mehr dran nehmen, weil er nach 22 Uhr hoch ist. Dementsprechend, ja, ich weiß ja, dass dem Vorstand immer dran liegt, die Vorstandssprechstunde wirklich exakt bei der Stunde zu lassen. Dementsprechend müssen wir an dieser Stelle für heute Schluss machen. Vor allem, weil ja auch um 22.15 Uhr das nächste wichtige Mumble ansteht. Ja gut, dann bitte ich darum, dass die Aufnahme eingestellt wird oder die Aufnahmen eingestellt werden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.